Leberkäse. Käse, Leberkäse. Bring mir jetzt mein Leberkäse. Sonst kriegst du den Schilfer drauf. Verkehrt wie ein Uhu. Die Semmel kriegst du in der Gefriesen. Ich mach nur das Pferdefleisch. Ich mach ein eigenes Standl auf und werde reich. Typisch, oder? Ich trau da mein würzig riechenden Leberkäs an. Schass. Und so mit meiner Gang dann nur Jägermaß da. Käse, Leberkäs ist das Beste, was gibt's. Und wenn so dick sind die Reste am Mist. Bitch. Leberkäse. Was nicht gut war, doch trotzdem in die Leber musste. Es war die Käsekruste. Das Essen will nicht jeder sehen. Rückstände von BSC. Denn Leberkäse braucht doch Feuchte. Maul und Klauen Seuche. Sicher keine Butenbrust. Wir beide sind nicht gut für uns. Mein Metzger ist Weltmeister. Und ich bin Geldscheißer. Gesundheitswerte und ich fälsch einfach. Wini, Widi, Witchy, Frizzy, Frizzy, geh bitte mal. Ich krieg schon wieder Mixi, sich die Tricksy, ma, die Wix, die Scheiben meine. Leider eine ohne Käse, herrscht die Flehe, denn ich will's nicht bekannt. Sprich meine Hand, warm muss er sein und im Damm muss er bleiben. Das ist echt kein Scherz und von zu viel von Zeug kriegt mein Herz verfällt. Und ich bin froh, ich bin herzlos, frag den Bauern, wo sein Pferd wohnt. Pferd wohnt, Herz komm. Ich frag den Bauern, wo sein Pferd wohnt. Pferd wohnt. Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Frizzy, Fr